Erster, aus tiefer Not rufe ich dich, Jahwe. Zweiter Herr, höre meine Stimme. Bitte, höre mein Rufen. Dritter Herr, wenn du unsere Sünden nicht vergisst, wer kann dann leben? Vierter, aber du vergibst uns. Darum haben wir Respekt vor dir. Fünfter, ich warte auf Jahwe. Ich warte auf sein Wort. Sechster, ich warte sehr auf den Herrn. Ich warte wie ein Wächter auf den Morgen. Siebter, Israel, warte auf Jahwe. Jahwe ist gnädig. Er hilft uns sehr. Achter, er wird Israel von allen Sünden retten.